Abschnitt 19 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von dem Fischer und Sina Fru. Da wör mal einsen Fischer und Sina Fru, die warnten zusammen in Pispo dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelt und he angelt und angelt. So seht hier auch eins bei der Angel und sägt jümmer in das blanke Wasser hinin, und hi seht und seht. Do güng der Angel zu Grund, deb üner, und as er sie herubhalt, so halt er einen groten Butt herut. Do säht der Butt zu ihm, hör mal, Fischer, ich bitte, lass mi leben, ich bin kein rechten Butt, ich bin verwünschten Prinz. Wat helpt du dat, dat du mi tot magst? Ich würd dir doch nicht recht schmecken. Set mi wieder in dat Wasser und lass mi schwimmen. Nu, säte man, du brugst nicht so viel Wö zu machen. Ein Butt, der sprechen kann, hat ich doch wohl schwimmen lassen. Mit des setter ihm wieder in dat blanke Wasser, do güng de Butt zu Grund und letten langs trüppen Blut achter sich. Do stünde Fischer up und ging nach Sünne Fru in Bisbutt. Mann, säte Fru, hast du hüt nix fungen? Nee, säte man, ich füng eine Butt, die säht, hi wär ein verwünschten Prinz, da heb ich em wieder schwimmen lassen. Hast du dir nix wünscht? Säte Fru. Nee, säte man, wat schul ich mi wünschen? Ach, säte Fru, das ist doch ewel, hör man immer in Pisputu waren. Das Ding so eklig, du hatst uns doch eine Lütje Hüt wünschen kund. Geh noch hin und rob em, säg em, wie wählt, ne Lütje Hüt heben, he dei dat gewiss. Ach, säte man, wat schul ich do noch hingahn? I, säte Fru, du hatst em doch fungen und hast em weder schwimmen lassen. Hi dei dat gewiss, gar Glück hin. De Mann wull noch nicht recht, wull aber sin Fru ook nicht zu widern sinn und ging hüner der See. As sie dort köm, wird der See ganz grün und gel und gar nicht mehr so blank, so ging hi's dann und säht, manche Timbertee, butche in der See, meine Fru die Ilsebill will nicht so, as ich wohl will. Do köm de Butt anschwemmen und säht, na, wat will se denn? Ach, säte man, ich heb die doch fungen hat, nu säht min Fru, ich hat mir doch wat wünschen schuld. Se mag nicht mehr in Bisbutt warnen, sie wull gerne hüt. Gar ma hin, säte Butt, sie hätt se all. Da güngte man hin und sine Fru sit nicht mehr in Bisbutt, das dünn a was eine Lütje hüt, und sine Fru säht vor der Tür ob eine Bank. Da nimmt ihm seine Fru bei der Hand und säht o ihm, komm mal herin, sü, nun ist da doch viel besser. Da gingen sie herin, und in der Hüt war's eine Lütje Vorplatz und eine Lütje herrliche Stuff und Kammer, wo jem er Bettstün und Käg und Spüsekammer, alles ob dat Beste mit Gerät shoppen und ob dat Schönste upgefleit. Tünnig und mischen, wat sich darin hört. Und achter was auch ein Lütjenhof mit Höhnern und Anten und ein Lütjengorn mit Krönigkeiten und Aft. Sü, säte Fru, ist dat nicht nett? Ja, säte man, so schaltet blieben, nu weil wir recht vergnügt leben. Dat weil wir uns bedenken, säte Fru, mit des Eten se wat und güngen zu Bett. So güng dat wohl in acht oder viertein Tag, da säte Fru, hör man, der Hüt is auch gar zu eng, und der Hof und der Gorn is so klein. Der Butt hat uns auch wohl ein Kröterhus schenken kund. Ich much wohl in einem groten, steinern Schlott warnen. Geh hin, Tom Butt, hi schall uns ein Schlott schenken. Ach, Fru, säte man, der Hüt is ja Gott gnog, wat wähl wir in Slott warnen? I wat, säte Fru, gar du ma hin, der Butt kann dat jümmer doon. Nee, Fru, säte man, der Butt hätt uns erst der Hüt geben. Ich mag nu nicht allweder kamen. Den Butt mucht et vertreten. Gar doch, säte Fru, hi kann dat recht gut und dei dat gern. Gar du man hin. Der Mann wär sün hart so swor und wull nicht. Hi säht bei sich sylven, dat is nicht recht. Hi güng a was doch hin. As sie an der See kömmt, wär dat Wasser ganz wiegelet und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gel, doch würden noch still. Do güng hi's dann und säht, manche Timbertee, butche in der See, meine Fru die Ilsebill, will nix so, es ich wohl will. Na, wat will se denn? Säte Butt. Ach, säte man half betröft, se will en kroten Steen an Slott warnen. Geh man hin, se steht vor der Tür, säte Butt. Da güngte man hin und dacht, hi will na Hus gahn, as hi a was da köm, so stünd dort en kroten Steen an Palast, und sind frust denn eben ob de Trepp und wohl hinin gahn. Da nimm se in beide Hand und säht, komm man herein. Mit des ging hi mit er hinin, und in dem Slöt wär eine krote Deel mit Marmelstenen aß das, und da wären so viel bedehnt das, die Räten der kroten Dören up, und de Wände wären all blank und mit schönen Tapeten, und in der Zimmers luder goldene Stöhl und Tische, und kristallene Kronlüchters hüngen an dem Bein, und so wär dat alte Stuven und Kammers mit Vodecken. Und dat Äden und der allerbeste Wühn stünd ob de Tischen, as wenn se prägen wollen. Und achter dem Huse wär auch ein kroten Hof mit Pferd und Kostall und Kutschwagens ob dat allerbeste. Ock was dor en kroten herrlichen Gorn mit de schönsten Blumen und fühne Aftböhmer. Und ein Lusthol wohl ne halbe Mil lang, da wären Hirschen und Rehen und Hasen drin und alles, wat man sich jümmer wünschen mag. Na, säte Froh, ist dat nun nicht schön? Ach ja, säte man, so schaltet och Blüven, nu weil wir och in das schöne Schlott warnen und weil zufrieden sind. Dat weil wir uns bedenken, säte Froh, und wählen bis Lappen. Mit des güngen sie zu Bett. Den andern Morgen wagte Froh zuerst ob, dat ward just Tag, und seg ut jem er Bett dat herrliche Land für sich liegen. Der Mann regt sich noch, da stötze ihm mit dem Ellbogen in der Süd und säht, Mann, sta ab und kick ma ut dem Fenster. Sü, kunn wie nicht König warden, ewa all dit Land? Gehen tum Butt, wie welt König sinn. Ach, Fru, säht der Mann, wat wellen wie König sinn? Ich mag nicht König sinn. Na, säht der Fru, wohl du nicht König sinn, so will ich König sinn. Gehen tum Butt, ich will König sinn. Ach, Fru, säte man, wat wullst du König sinn? Dat mag ich im Butt nicht sägen. Warum nicht? Säte Fru, gas trax hin, ich mut König sinn. Da ging der Mann hin und wär ganz betröft, dass sie ne Fru König warten wull. Dat is nicht recht und is nicht recht, dachte man, hi wullt nicht hingahn, ging a was doch hin. Und as sie an der See köm, da wär de See ganz wart grau, und dat Wasser gärt so von üben up und stünkt o ganz fuhl. Do ging his dan und sät, manche Timbetee, butje in der See, mine Frude Ilsebill, will nicht so, as ich wohl will. Na, wat will se denn, säte Butt. Ach, säte man, se will König warden. Ga ma hin, se ist all, säte Butt. Do ging de man hin, und as sie na dem Palast köm, so wär dat Slott viel kröter worn mit einem kroten Torn und herrlichen Zürer doran. Und der Schild wachs dünn vor der Tür, und da wären so viele Soldaten und Pauken und Trompeten. Und es sie in dat Hus köm, so wär allens von purem Marmelstein mit Gold und samtne Decken und krote goldne Quasten. Da gingen de Türen von dem Saal up, dort der ganze Hofstaat wär, und sine Fru set ob einem hohen Thron von Gold und Demant, und hat eine krote goldene Kron up und den Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und ob beiden Seiten bei er stünden ses Jungfern in einer Reck, jümmer eine einen Kopf Lüder als der andere. Da ging his dan und sät, ach Fru, bist du nun König? Ja, säte Fru, nun bin ich König. Da stön hi und sechse an, und as sie do en Flach so ansehen hat, säte, ach Fru, wat lädt schön, wenn du König bist, nu wähl wir auch nix mehr wünschen. Nee, Mann, säte Fru, und wär ganz unruhig. Mi warte düt und wühl a lang, ich kann det nicht mehr utholen. Gar hin tum Butt, König bin ich, nu mut ich auch Kaiser warten. Ach Fru, säte Mann, wat wullst du Kaiser warten? Mann, säte, gar tum Butt, ich will Kaiser sinn. Ach, Fru, säte man, Kaiser kann he nicht magen, ich mag den Buttert nicht säcken. Kaiser ist man einmal im Reich, Kaiser kann de Butt jo nicht macken, dat kann und kann he nich. Wat, said de Fru, ich bin König, und du bist man min Mann. Wullst du klick heen gahn? Klick, ga heen. Kann hi König machen, kann hi auch Kaiser machen. Ich will Kaiser sinn. Klick ga heen. Du musst die heen gahn. Do de Mann aber hingüng, wör ihm ganz bang, und as sie so güng, dacht he besig, düt geit und geit nicht gut. Kaiser ist zu unverschämt, de Butt ward am Ende müd. Mit des köm hier an de See, do wör de See noch ganz wart und dick und fing also von innen ob zu gern, dat et so blasens mäht, und et güng so im Keckwind ever hin, dat et sich so gehört, und de Mann wur grauen, do güng hi stan und sät, manche Timbe Tee, Butche in der See, meine Frude Ilsebill will nicht so, as ich wohl will. Na, wat will se denn, said Butt. Ach Butt, said he, min Fru will Kaiser waden. Gamm ma hin, said Butt, se ist's all. Da güngte man hin und ha sie dort köm, da wör dat ganzes Lot von poliertem Marmel stehn mit alabasternen Figuren und goldenen Zeraten. Für de Dörr marschierten die Soldaten und se blößen Trompeten und slögen Pauken und Trummeln. Aber was in dem Huse, da güngen die Baronen und die Graven und Herzogen man so as bedehntas herüm. Da magten se em de Dörren ob, die von Luther Gold wören. Und as sie herenkömm, da seht se ne Fru ob enem Thron, der wär von ein Stück Gold und wär wohl zwei Mühl hoch und hat eine grode goldene Kron ob. Da wär drei Ellen hoch und mit Brillanten und Karfunkelsteen besett. In der einen Hand hatte sie den Zepter und in der anderen Hand den Reichsappel und ubeten säten bei ihr das dünne de Trabanten so in zwei Regen. Jümmer ein Lüder als der andere. Und von dem allergrötesten Rüsen, der wird zwei Mühl hoch, beto dem allerlüdesten Twag, der wör man so grot als min Lütje Finger. Und für erst dünn so viele Fürsten und Herzogen. Dor güng de Mann tischen Stan und sät, Fru, bist du nu Kaiser? Ja, setze, ich bin Kaiser. Do ging hi Stan und besägse sich so recht, und as sie sie so'n flach ansehen hat, so sät hi, ach Fru, wat lädt schön, wenn du nu Kaiser bist. Mann, setze, wat steist du dor? Ich bin nu Kaiser, nu will ich awast auch Papst warten. Gahen Tom Butt. Ach Fru, sätte man, wat wulst du man nicht? Papst kannst du nicht waden. Papst ist man einmal in der Christenheit. Dat kann hi doch nicht magen. Mann, setze, ich will Papst waden. Gar Glück hin, ich mut hüt noch Papst waden. Nee, Fru, sätte man, dat mag ich ihm nie die Segen. Dat geit nicht gut, dat ist to grof. Tom Papst kann de Butt nicht machen. Mann, wat snack, sätte Fru. Kann hi Kaiser machen, kann hi auch Papst machen. Go forst hin, ich bin Kaiser und du bist man min Mann. Wollt du wohl hingahn? Da wär hi bang und ging hin. Ihm wärst aber ganz flau und zittert und bebend. Und de Knee und de Waden sleckerten ihm. Und das trägt so'n Wind über dat Land und de Wolken flögen, as da düster wur gegen Abend. De Blätter weiden von den Böhmern und dat Wetter ging unbrust und karg dat und platsch an dat Eiver, und von fern seh hi de Scheppen, de Schöten in der Not, und tanzend und springen ob den Bülgen. Da wör de Himmel noch so'n bitten blau in de Mitt, awast an den Zieten, dort taugt dat so recht rot ob assens Vorgewitter. Da güng hi recht verzöft stan in der Angst und säht, manche Timbe Tee, butche in der See, meine Frude Ilsebill will nicht so, as ich wohl will. Na, wat will se denn? Sette Butt. Ach, sette Mann, se will Papst waden. Gar man hin, se ist's all, sette Butt. Do güng hi hin, und as sie do köm, so wör da as en grote Kirch mit Luther Palastens umgeben. Do drängt hi sich durch dat Volk, inwendig was aber allens mit tausend und tausend Lichtern erleuchtet. Und sine Fru wär in Luther Gold gekleidet, und seht noch ob einem viel höheren Thron, und hatte drei grode goldene Kronen ob. Und im Erda wär so viel von geistlichem Staat, und ubeten Seiden bei er, dorst dünn zwei Regenlichter, dat größte so dick und grot, as der allergrößte Dom, bet du dem allerglänzten Kägenlicht. Und alle de Kaisers und de Königen, de legen vor er ob de Knie und küssten er den Tüffel. Fru, säh de Mann, und segse so recht an, bist du nun Papst? Ja, setze, ich bin Papst. Du ging hieß dan und segse recht an, und dat wör, as wenn hi in de helle Sun seg. As hieße du in flach ansehen hat, so sägte, ach Fru, wat lädt dat schön, wenn du Papst bist. Sie sät aber ganz steif essen Bohm und rübelt und rührt sich nicht. Do sät hi, Fru, nu sei du Frieden, nu du Papst bist, nu kannst du doch nix mehr warten. Dat will ich mi bedenken, sätte Fru. Mit des ging sie beide zu Bett, aber sie wör nicht zufrieden. Und die Gierigkeit lässt sie nicht slaben. Sie dacht jümmer, wat sie noch warten woll. Der Manns lebt recht gut und fast, hier hat der Tag viel loben, der Fru aber kund gar nicht inslaben. Und smäht sich von ein Süd zu der andern der ganze Nacht und dacht man jümmer, wat sie noch wohl warten kun. Und kund sich doch ob nix mehr besinnen. Mit des wohl der Sünd upgarn und also dat Morgenrot säg, riecht sie sich ever end im Bett und sägt dor hinin. Und also u dem Fenster der Sünd so herupkamen säg, ha, dacht sie, kun ich nicht auch de Sun und de Mann upgarn laden? Mann, setze und stöde mit dem Ellbagen in de Rippen. Wag up, gar hin tom Butt, ich will waden as de lewe Gott. Der Mann war's noch meist ins Lab, aber sie verschröck sich so, dass sie ud dem Bett füll. Hi meint, hi hat sich verhört und rief sich de Ogen ut und sech, ach Fru, wat willst du? Mann, setze, wenn ich nicht de Sun und de Mann kann upgarn laden, und mut dat so ansehen, da der Sünd und der Mann upgarn, ich kann dat nicht utholen, und heb keine geruhige Stünd mehr, dat ich se nicht süß kann upgarn laden. Da seg se ihm so recht gräsig an, dass ihm so'n Schuder ever leb. Glück gar hin, ich will waden as de lewe Gott. Ach, Fru, säh der Mann, und füll für er ob de Knie, dat kann der Butt nicht, Kaiser und Papst kann i magen. Ich bitte, sla in die, und blieb Papst. Do kömse in der Bosheit, de Hoar flögen her so wild üm den Kopf, do rät se sich dat Lüfgen up und geft dem eins mit dem Fut und schreit, ich hol dat nicht ut und hol dat nicht länger ut, wull du hingarn. Do slöbt hi sich de Büchsen an und lebt weg as unsäg. Buten aber ging der Sturm und pruste, dat die Kuhm ob de Föten starn kun. De Huser und de Böhmer weiden um, und der Barge bebten und der Felsenstücken rollten in der See und die Himmel wör ganz pixwart und da dunnert und blitzt und der See ging in so hoges Wade bülgen als Kirchtürm und als Barge und da hatten Baven alle eine wieder Kron von Schum up. So schrei hi und kunst in egen Wort nicht hören. Manche Timbetee, Butche in der See, meine Frude Ilsebill will nix so, als ich wohl will. »Na, wat willst du denn?« sagte Butt. »Ach«, sagte sie, »sie will waden as de lewe Gott. Gamm ma hin, sie sit allweder in Bisbutt.« Dort sitten sie noch bet ob Hüt und düsen Tag. Ende von Abschnitt 19.